zum Schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Pausenlos. Adrenalin pur. Schuhverkäufer, heute bist du aber früh da. Was gibt's heute? Ist was Besonderes? Und alle dabei, ja? Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Komm, jetzt kannst du den Rest auch noch einladen ins Studio, oder? Al Bundy. Komm, er lad mal die anderen ein hier. Komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? Danke. Fängt ja schon wieder gut an.

Ja, Nachtschwärmer, es geht dagegen. Und zwar am 7. August, Samstag, MSC Taifun, Rheinstetten-Mersch, 76-87, Rheinstetten. Bisschen weiter weg, von Offenburg. Aber dann kommt ja der 18. September. Appenmayer, Schwarzwaldhalle. Großaufbau, Riesenanlage und weitere Überraschungen, die noch vorher bekannt gegeben werden. Dann lade ich ein am Samstag, 23. Oktober, Altenheim, Herbert Adam Halle. Dann DJ Rockhound ist am Freitag, den 30. auf der Nature One. Castellon und legt auf am 31.07. in der Event Arena in Stendal. Miami Live on Tour heißt das Ding. Besuch mich auf www.charlie2000.de. Nachtschwärmer. Da könnt ihr auf die Charlie-Fan-Seite gehen. Da könnt ihr zum Beispiel vergangene Sendungen runterladen. Oder mit einem Klick hier hören und sehen. Also die Webcam, meine ich. Super. Wir haben jetzt gleich nachher unser Gewinnspiel. Und ich hoffe, ihr seid bereit. Nach diesem Sample-Song kommt das Gewinnspiel. 0781 504 3311. Die Nummer kennt ihr schon. Let's go make it. Hat einer mächtig zugeschlagen, ne? Wie gesagt, nach diesem Zusammenschnitt kommt unser Gewinnspiel. Und Erl, das könntest du sogar wissen. Das ist ein bisschen älterer Song. Da bin ich mal gespannt, Erl. Ha? Aber Finger weg von meinem CD-Player. Oh, mit alten Dinger will doch niemand das. Wir haben gleich 9:30 und jetzt ist Zeit. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Jetzt kommt unser erstes Gewinnspiel. Und das ist gesungen von einem bekannten Welthit. Wie heißt die Gruppe? There's no need to feel down, I said, young man. Pick yourself off the ground, I said, young man. Cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go, I said, young man. When you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Aber ich glaube, ich bring's nochmal, weil es so kurz war. Okay, nach schon mal. Ich bring's nochmal, weil es so kurz war. Young man, pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town. place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have. Na, was meint ihr? Good time. Best music. Bridgendos never sound top. Power hits. Hot 40. Hot 40. You are married. Wenn es zu gewinnen gibt, zur Auswahl entweder ein 80er-Mix, ein House-Mix aktueller oder ein Hip-Hop-Mix. Meldet euch, Nachtschwärmer. Mark Medlock im gleich 21.36 Uhr und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Und ich sage Hallo Al, mein Freund und Damenschuhverkäufer. Unser Name ist Bundy. Ja, B-U-N-D und manchmal Y. Ja, ihr seid heute ziemlich früh, ja, Al. Danke, dass du uns eingeladen hast. Was ist das nächste, Kumpel? Eine Löwenland-Safari? Nee, ich möchte dir ein bisschen helfen.

daran erkennt man, dass eine Blondine im Kühlschrank war. Am Lippenstift. Auf den Gurken. Der war nicht besonders, aber ich leg gleich zu. We fade to gray. Eine ältere Blondine wird von einer Polizeistreife angehalten. Der Polizist stellt sie zur Rede. Sind Sie verrückt, mit 80 durch die geschlossene Ortschaft zu rasen? Schluchzt sie. Das ist doch nur der Hut, der mich so alt aussehen lässt. Hier geht's mit Spaß ins Wochenende, Nachtschwärmer. Heißen Village People. Die Luise Rotloss aus Offenburg hat gewonnen. Dankeschön. Dann haben wir ja schon das erste Mail bekommen. Endlich wieder Freitag. Grüße aus Karlsruhe. Das Wetter ist nicht besonders, um auf das Fest zu gehen. Bleib mir daheim und hören Radio. Und wir freuen uns auf das Codex in Aachen. Groß, Tammy, Benny, Amp und Andi. Gemacht, ja? Visage und Kylie Minogue. Oh, zwischenzeitlich.

geliehen. Schuhverkäufer, gefällt dir das auch, oder wie? Ich glaube, NDW gefällt dir nicht, oder? So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Danke. Dankeschön, Al, dass du zu mir kommst und mich immer besuchst. Ha? Auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Zeit. NDW Spezial. Puppen weinen nicht. Ja, hä? Schön, dass du wenigstens bei mir bist. Wer kommt denn freiwillig hierher? Ja, du! Puppen weinen nicht. Sanos sultan, que espirio. Elke berichtet ihrer Freundin, ich habe heute einen Schwangerschaftstest gemacht. Und, hast du ihn bestanden? Naja. Oder was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einem Joghurt? Ganz klar, Joghurt hat Kultur. Oh, bin wieder böse. Was ist das für ein Mann? Das sind meine platzenden Trommelfälle. Wenn Sie glauben, hier sei alles Banane. Wir werden es sehen. Uns ist nämlich alles. Ey, voll pervers, ey, normal. Oh Mann. Either get it, or you don't. You either stand, or you fall.

Das ist halb Open Air und Indoor auch. Also egal welches Wetter. Am Samstag, 18. September, Appenweier, Schwarzwaldhalle. Wie in alten Zeiten, nach Schwimmer. Und am 23. Oktober, Altenheim, Neuried, Altenheim, die Herbert-Adam-Halle. Das muss ich demnächst aktualisieren. Ich bin ja auch bald in der Raststätter Gegend irgendwo, bei Bühl noch und so weiter. DJ Rockhound. Ist am Freitag, 30.07. auf der Nature One. Da legt er auf. In Castellaun. Das weiß wohl jeder, wo das ist. Jedes Jahr einmal. Da pilgern alle hin. Und am Samstag, 31.07. ist er in der Avent Arena in Stendal. Das ist im Osten. Miami Life on Tour. Geht mal auf meine Seite, Nachtschwimmer, charlie2000.de. Auf Bilder und Videos von früher. Das müsst ihr gesehen haben. Auch von früheren Sendungen gibt es Filme. Schaut mal da rein. Interessant. Oder besucht mich auf Wer kennt wen? Oder Facebook und macht einen Eintrag. Oder lernt mich kennen da. Und klickt an, ich klick zurück. Kein Problem. Hier geht's ins Wochenende. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt.

jetzt wieder Zeit. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach geht's heiß zur Sache. Und heftig. Und zwar ein Gewinnspiel kommt wieder. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Aber sicher. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt. Attention. We start the countdown. 10, 9. Und es werden 8, drei Interpreten gesucht 7, aus dem Zusammenschnitt, der jetzt 5, über 10 Minuten 4, geht. Also wartet ab. 3, drei kennt 2, ihr bestimmt 1. Nach Schwärmer. Ladies and Gentlemen. The show is about to begin. Das ist unser Gewinnspiel nach Schwämmer. Hört zu, drei Interpreten braucht man aus diesem Zusammenschnitt, der jetzt hier in den nächsten 10 Minuten kommt. Oh, yeah! Yes!

Und neue Lautsprecher bekommen Sie bei der Firma Knerz und Knispel. Nacht. Und jetzt nehmt ihr ein Beserli, ein Besen. Vor euren Lautsprechern kehrt ihr mal die Membrane zusammen. Das war ein kleiner Gag, ha? Um eure Boxen zu testen. Na, gehen die Boxen noch, na? Müsst ihr mit allem rechnen. Here tonight. No one just pause.

Besondere Wünsche, der Micha grüßt die Susi mit diesem Titel. Und da kam hier schon vor einer halben Stunde das Mail vom Patrick Weber. Ich sitze hier gerade am Plan der Lichtanlage von Codex. Aha, höre natürlich deine Radioshow. Wünsche mir das Lied, aber das kann ich nicht, das muss ich nochmal schreiben, da kann ich nichts lesen. What remains big, irgendwas. Grüße an Sven und Tine und an Rocker. Dein Stift, Patrick, Klammer LG Abmeier. Ich weiß schon, alles klar, danke. Halt dir mal den 18. frei, ja? Welcome to the hard light. Kenny Loggins. Und jetzt kam ein weiterer Wunsch. Mach doch mal eine Fox-Runde. Also gut. Jetzt kommt eine Fox-Runde nach Schwärmer. Passt mal auf. Wir machen unsere Foxrunde spezial. Da habe ich ganz tief in die Gerichte gegriffen. 60er. War das. Dich zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heute. Das kannst du mir nicht verbieten. No, my darling, tut mir leid. 2, 3, 4. Es gibt Millionen von Sendern. Es gibt viele Augen mit Rändern. Wir haben 0 Uhr 2, 2 Minuten nach Mitternacht. Hallo Nachtschwärmer. Was gibt's? Schuhverkäufer. Das ist echt eine Nachtschwärmer-Sendung. Ich schlaf gleich ein. Immer die leeren Versprechungen, Herr. Komm, Herr, kündige mal das nächste Gewinnspiel an. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Dankeschön. Administration and help. I remember radio. So, nachschau mal, jetzt kommt ein Song. Eine Coverversion. Ich möchte wissen, von wem ist das Original? Schön. Da bin ich ja jetzt gespannt. Ah, gleich geht's los mit uns. Der Rhythmus treibt die Herzen an, wie kann's auch anders sein? Steht alle auf, macht alle mit. 0781-504-3311. Und wie heißt das Original? Hey, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ja, da. Auffi. Ladies and gentlemen, let me ask you one question now. What are we going to drink? Trinken, so heißt das Original und das hier auch. Ist unsere Gewinnspielfrage. Wie heißt der Gruppe? Die Gruppe, die das Original gebracht hat. Einst mal in der Ortenau dürfte das bekannt sein. Was wollen wir trinken 7 Tage lang? 0781-504-3311. hättest du es gewusst? Oh, der ärgert sich wieder über seinen Job. Was ist los? Das wäre gar kein übler Job, wenn diese lästige Kundschaft nicht wäre. You are my light, my star, my rain and fire. All I Jump. Also ist doch mal affengeil, ha? Fergie von Black Eyed Peas und AC/DC. Wir haben schon 0.18 Uhr, nachdem die Zeit vergeht. Die blonde, kleine Susie liegt in der Badewanne und badet. Da klingelt draußen, klingelt's. Es ist der Postbote. Sie geht, ohne sich anzuziehen, an die Türe und guckt durch den Spion. Zwischenzeitlich ging es dem Postmenschen zu lange und der hat dann die Post unten, etwas tiefer, da ist so ein Briefschlitz, reingesteckt. Dann hat er kurz reingeguckt. Dann sagt er, na du kleiner Wuschelkopf, ist deine Mutti nicht zu Hause? Du kleiner Wuschelkopf. Na was macht eine kleine Wuschelkopf? Abnormal, hä? Lass mal, wir gehen jetzt kurz in die Werbung dann wieder mal, hä? Und dann geht's noch um Folgendes. Ja, das machen wir nachher. Nee, das machen wir später. Der Schuhverkäufer bringt mich wieder ganz durcheinander. Zweiter Versuch. Fans begeistert. Halle, Power, Halle, Power, Hammer, witzig, ganz modern. Und als Vorgruppe die Dorfrocker. Am Samstag, den 31. Juli, die Sommerrocknacht mit regionalen Größen wie der Peter Oehler Band, Black Iron und den Infected Slaves. Die Klostertaler und die Sommerrocknacht am 30. und 31. Juli in Kehl am Yachthafen. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Radio Ohr, immer mit dabei, einfach näher dran mit Hitradio Ohr als iPhone-App. Hier ist Emily Wood vom Sechserpack und es gibt ja so einige, die sagen, ich wäre so ein richtiger Schneewittchen-Typ. Aber ey, ich stehe überhaupt nicht auf Zwerge und gleich 7 wäre auch ein bisschen Fülle. Obwohl ich Zipfelmützen gut finde, besonders auf dem kleinen Kopf. Mach's mit, Kondome schützen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Neu bei Hitradio Ohr auf gut Badisch. Englische Songtexte neu erzählt. Mund- und ohrgerecht für alle Ortenauer. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die da genau, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Jede Woche neu. I can't get no

haben neue deutsche Welle. Eigentlich müsste es heißen alte deutsche Welle. Aber NDW heißt einfach. Und ich sage Hallo nach Schwärmer um 0.41 Uhr. Freundes Erl, die blonde Kelly. Kennst du die Platte? Ist das eine Platte? Für dich nenne ich Schwangere. Ach, die weiß nicht mal, was eine Platte ist. Kelly, dann sag wenigstens mal die Telefonnummer durch hier. Unsere Studionummer. Oh mein Gott, ich hab die Nummer vergessen. Oh Gott. Also wirklich echt. Kelly, das ist einmal wirklich echt. Nur eine Sextussi. Ich bin ein Vorbild. Jedenfalls dachte ich, es wäre langsam an der Zeit, dass ich der Gesellschaft was zurückgebe. Hey, ja. Den Aufzeichnungen der Tripperklinik zufolge hast du das schon. Ja. Ich versuche meine Träume in die Freiheit zu räumen. Es gibt nichts, was mich noch hält. Schöne Grüße an den Rest der Welt. Ja, ich will, was mir gefällt. Ja, ich will, was mir gefällt. Es gibt nichts, was mich noch hält. Ja, ich will, was mir gefällt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ganz so schnell den Gewinner durchgeben vom vorletzten Gewinnspiel. Eisenreich, ja. Ist es der? Winhöring. Und die Lösung war die Boots. Was wollen wir trinken 7 Tage lang? Die Boots. Das war das Original von dem, was ich vorgespielt hatte. Hier ist Hubert K. Tanze, tanze mit mir, Rosemarie. Du, steck dir rote Rosen an. Spielen dann Frau und Mann. Adaladaladada, bin jetzt König dieser Stadt. Adaladaladada, es gibt uns Jazz. Neue Deutsche Wellezeit nach Tremor. So weitermachen, ne? Aber wir haben 0:09, nein, gleich 0:50. Al, du regst mich schon die ganze Zeit hier auf. Geh's mal hier weg. Tja, jetzt reicht's aber, mach Platz. Komm her. Komm. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Hört es sich, wer kann. Werbung. Und da kommen die Exzesse auf mich zu jetzt hier. Wenn zum Beispiel Piggy Bundy sagt, es wird irgendwie spät. Ist es für dich nicht Zeit fürs Bett? Ich werde nicht schlafen gehen ohne dich. Wir sind seit 10 Jahren nicht mehr

alle noch ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Eiffel 65, Eiffel 65. Kelly, dir gefällt die Gruppe, ja, anscheinend. Oh Mann, die Gruppe hätte ich gern als Vater meines Babys. Wieder kommenden Freitag ab 21 Uhr Nachtschwärmer. Der war super. Cause I can do it in the mix. Und wie immer volles Programm. Es ist Zeit abzuheben.